Hallo? Hallo? Wie bitte? Wie bitte? Wir sind hier mit Aerozentrum. Wen wollen Sie denn sprechen? Na, hallo? Hallo? Stop. Wer ist da? Wer ist da? Name. Okay. Hä? Name. Hallo? Name. Jochen Nahl. Who you are? Hey. Talk to me, please. Fuck you.